Hey Bro, immer daran denken, wo die Pistole das Loch hat, ist vorne. Und wie läuft's mit den Kollegen? Yo, das läuft super. Ich mach die Arbeit, der andere stört mich nicht dabei. Chef sagt Teamarbeit. Ich sag Team, ja klar, ich und meine linke Hand. Und wenn's nicht reicht, hol ich mir noch nen Kaffee dazu. Dann sind wir schon zu dritt. Am Ende des Tages heißt es gut gemacht. Nur schade, dass mein Kollege immer noch Pause macht. So ist das bei uns, bei der Polizei. Echte Arbeitsteilung, Bro. Dall, dall, dall, dall. Stark, jagen wir die Verbrecher. Geil. Aber bei GTA on. Geil, geil, geil, geil, geil, geil. Ah, geil. Wir sind die legale Gang in jeder Stadt. Bewährt euch bei der Post.